baby. On the beat, on the beat, baby. Yeah, man. Und ich bin anders, anders als mein anderes Ich. Mein anderes Ich sag, vertraue all den anderen nicht. Denn was gut für dich ist, wissen all die anderen nicht. Seit ich rhyme, kopieren all die anderen mich. Und es ist schon okay, ich geh jetzt so mein Way. Lass dich links liegen wie die Sonne bei Corona Bay. Ab jetzt wird appariert, ab jetzt wird abkassiert. Du kannst mich verklagen, Homie, und dir wünschen, dass ich stirb. Doch ich bleibe hier, all die Jahre leer gezahlt. Zahlen sich ins Haus, hab die Zahlen, die du brauchst. Zahlen, Zahlen, ich bin laut. Der Bass ist mein Hoffnungsschimmer seit dem Tag, als ich am Boden lag und wimmerte, ich mag. Nimmer ist es hart, das Leben ist ein Brocken. Ist zum Kotzen manchmal, aber ich bleib am Rocken. Und was wollt ihr jetzt von mir? Ich will keinen Norden haben. Ich will nur ein Euro für jeden meiner Sorgen haben. Yep. Dafür, wenn sie nicht wie du sein können. Doch mit etwas Abstand werden sie zu großen Fans. Die Leute merken selber nicht, wenn sie vergiftet sind. Blind, wenn ich rappe, bin ich wieder ein Kind. Und ich muss fleißig sein, Kohle meine Bank füllen. Ich mach mein Ding, denn ich will nicht mit euch schlank chillen. Ich dreh einen anderen Film, sie können es nicht verstehen. Sie wollten mich schon ändern, doch ich zeig den Fick an den. Den Finger in der Mitte, den. Ich komm ins Game, kann das Spiel noch in der Mitte drehen. Und sowas nennt man Blattwellen. Und die Hater tun noch immer so, als ob sie mich abkönnen. Wer macht dir was vor? Ihr hasst mich, ich hasse euch. Und Ignoranten meinen, alter Falk, du hast es leicht. Doch sie haben keinen Plan, wie's hier aussieht. Manchmal wach ich auf und hab einfach nur noch Bock auf Krieg. Deine Musik gibt keine Entwicklung und keine Schmerzen. Ich bin nicht perfekt, aber hasse euch mit drei Märzen. Ich kann keine Terzen singen. Doch liebes Hater zu übertrumpfen, Homie, das ist mein Ding, Funk.